letztes Glas, ein letzter Gruß, ein Kartenhaus. Zwei trübe Fenster, mein Blick trägt dich hinaus. Sieht dich die leere lange Straße runtergehen. Ich weiß, du kannst keine Männer heulen sehen. Du machst den Vorhang zu und lässt mich stehen. Lässt mich einfach stehen. Der blinde Spiegel schmeckt noch immer nach deinem Lippenstift. Ich mag deine Stimme, du mochtest meine Schrift. Lass mich rein, lass mich raus, lass mich rein, lass mich raus. Wie sollte ich das verstehen? Du machst den Vorhang zu, kannst keine Männer hören sehen. Und ich lass dich einfach gehen. Sagen, da ist ja noch der Blues, der Rock'n'Roll.